berauscht von Schlaf und Schüchtern, die mich bestürmen in flüsternden Sinnen. Dahingestreckt, nackt, entkommen, umschlungen, dann wieder Blick übers Meer und verloren im endlos schwimmend verglühen im Nichts. Nur Glut und Ziehen und Atmen sehen, Halme stechen in den Haaren besessen, laut das Klopfen, Körper, Tränen, Kraken, Ringen unbesiegbar. Mitten in der Öffnung Kuss, mitten in der Öffnung Kuss, mitten in der Öffnung Kuss. Am Tag und in der Nacht dazwischen, alles ohne jemals dafür Duft. Und weiter Wildnis schwillt die zu durchbrechen im Sturm. Nur Blut und Ziehen und Atmen sehen. Nur Glut und Ziehen und Atmen sehen. Der Schall des Fliegers, eine Scherbe, das Glück fällt in weiße Tücher. Der Käfig, ich durchwühlt. Wie Schnee, der da lag, bevor die Spuren ihn durchziehen, bevor die Spuren ihn durchziehen. Frag dich nicht, was Liebe ist. Versuch es immer wieder zu erfüllen. Frag dich nicht, was Liebe ist. Versuch es immer wieder zu erfüllen.